Iris 2. Sie hören Reflexe. Und Thema ist heute das Berliner Theatertreffen. Am Mikrofon Elinor Landmann. Jedes Jahr werden die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen der deutschen Theaterlandschaft nach Berlin eingeladen. Diese Bestenschau ist nicht das einzige große Theaterfestival, aber nirgendwo sonst wird die Auswahl so heftig diskutiert. Was bedeutet bemerkenswert dieses Jahr? Was fehlt im Programm? Was ist fehl am Platz? Das verhandeln Jahr für Jahr die Theatermacher, das Publikum, die Jury, die Presse. Dieses Jahr hat sich die Jury für viele alte Bekannte entschieden. Die Hälfte der Einladungen ging an Stücke aus dem klassischen Bühnenrepertoire. Shakespeare, Tschechow, Hauptmann, Schiller. Wieso? Wo bleiben da die zeitgenössischen Stücke? Peter Müller, Theaterkritiker beim Zürcher Tagesanzeiger, ist der Schweizer Vertreter in der 7-köpfigen Jury des Theatertreffens. Die Klassikerhäufung überrascht ihn nicht. Die Theatergeschichte in Europa ist 2500 Jahre alt. Es ist logisch, dass da sich einiges auch durchaus Wertvolles angesammelt hat und dass man dieses Erbe immer wieder neu entdeckt und pflegt und auch in Frage stellt. Und aktuell betrachtet, das scheint mir nur vernünftig und normal zu sein in einer Kultur wie der unsrigen. Ist denn das Berliner Theatertreffen kein Ort für Zeitgenössisches, kein Ort für Experimente? Wie die Statuten festhalten, sollen die bemerkenswertesten Inszenierungen ausgewählt werden. Es ist kein Nachwuchsfestival, sondern es sollen wirklich die bemerkenswertesten Inszenierungen ausgewählt und eingeladen werden. Und etwas, was sicher die Theaterentwicklung in den letzten Jahren prägt, ist, dass junge Regisseure wieder Lust haben, Klassiker zu inszenieren. Das war nicht immer so, das war eine Zeit lang überhaupt nicht so, sondern da haben man die Klassiker bestenfalls zertrümmert oder dekonstruiert, wenn sie lieber wollen. Aber heute haben diese auch jungen Regisseure wieder Lust, sich an diesen Texten zu reiben, sich mit denen auseinanderzusetzen, in diesen Texten Lebensgeschichten auch zu finden, die sie mit heute in Verbindung bringen. Auch Eva Behrendt von der Fachzeitschrift Theater Heute sitzt in der Jury des Theatertreffens. Und sie war dann doch etwas überrascht, als die fertige Auswahl stand. Eigentlich sind wir ja keine wirklich kuratierende Jury. Also wir haben den Auftrag, die 10 bemerkenswertesten Inszenierungen zu finden, aber nicht unbedingt den Auftrag, jetzt die gesamte Theaterlandschaft objektiv in irgendeiner Weise abzubilden. Nichtsdestotrotz ist es am Ende schon dann merkwürdig, wenn man auf einmal sieht, man hat sich da auf 5 Kanon-Inszenierungen eingeschossen, die man ganz großartig findet, durchaus auch, weil sie gar nicht kanonisch klassisch in der Inszenierungsweise sind. Aber trotzdem denkt man, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Und so wird man dann doch ein bisschen kuratorisch. Die Jurymitglieder besuchen Inszenierungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und was gesehen wurde, gibt Anlass zu regem Austausch. Noch einmal Eva Behrendt. Wir sind ja 7 Juroren, die sich dieses deutschsprachige Gebiet da regional auch so ein bisschen aufteilen. Also jeder guckt in einer bestimmten Gegend besonders konzentriert, besucht da so viele Premieren, wie er eben besuchen kann. Und wenn man von etwas wirklich begeistert ist, dann brüllt man ein Ja den anderen per E-Mail zu und dann schauen die, dass die das möglichst bald auch angucken. Und dann, sodass man eben bestimmte Inszenierungen einfach gemeinsam gesehen hat oder so viele wie möglich und dann kann man auch richtig darüber streiten. Die eigene Begeisterung in Worte fassen, daraus Argumente formen und sie gegen anderslautende Argumente ins Feld führen, diese Auseinandersetzungen in der Jury des Theatertreffens führen zur Auswahl der 10 bemerkenswertesten Inszenierungen. Die Auswahl ist ein Kompromiss, der ausgehandelt wurde. Und das läuft durchaus auch emotional ab. Streiten gehört dazu, sagt Peter Müller. Da wird gefeilscht und da wird diskutiert und debattiert und gestritten und nochmals in Erwägung gezogen. Es ist also ein durchaus konfliktueller Prozess, bis es bei diesen 10 Inszenierungen dann ist. Gab es Themen, bleibende Themen in der Auseinandersetzung in der Jury, Oberbegriffe? Also ich denke, ein Begriff, der wird jedes Jahr, wird die Jury immer wieder beschäftigen, was heißt denn eigentlich bemerkenswert? Und das haben wir dann relativ rasch gemerkt, dass abstrakt zu diskutieren bringt nichts. Also das war danach das Spannende der Auseinandersetzungen, dass man wirklich über Inszenierungen sprach und nicht über Ideologien oder sonstige Wertvorstellungen oder Ästhetikmodelle, die da nicht oder doch berücksichtigt werden, sondern dass man wirklich über einzelne Inszenierungen sich unterhielt, und das ist auch das Spannende. Und dann zum Schluss kam diese eine oder diese 10 sind eben die, die herausstechen. Sicher, und natürlich ist keiner dieser 7 Juroren oder Jurorinnen ist jetzt nur glücklich mit der Auswahl. Also das mittlere Unglück und die mittlere Unzufriedenheit, die gehören zu solchen Jurys, die demokratisch funktionieren. Und das ist da natürlich nicht anders, das ist klar. Also es gibt Inszenierungen, die ich sehr gern drin gehabt hätte, andere, auf die ich hätte verzichten können. So geht es aber allen von meinen Kolleginnen und Kollegen auch. Ich glaube, also dass das wirklich ein offener Schlagabtausch oder eine offene Auseinandersetzung ist, und am Schluss einigt man sich halt auf 10 Inszenierungen, die alle einigermaßen vertreten kann, und dass da nicht 5-mal Berlin zum Beispiel vorkommen kann, ist auch klar, und nicht 10-mal Schweiz ist auch klar. Also natürlich hat das auch etwas von einem vernünftigen Kompromiss, das ist klar. Ich möchte an einer Stelle vielleicht ein bisschen eintauchen in diesen offenen Schlagabtausch, wie Sie es jetzt genannt haben. Es gibt in der Auswahl ein einziges Stück Gegenwartsdramatik. Das ist Simon Stevens' Pornografie, inszeniert von Sebastian Nübling. Was liefen da für Diskussionen in der Jury? Ja, also dass es nur eine zeitgenössische Stück jetzt in der Auswahl ist, hat tatsächlich mit dem zu tun, dass wir einfach keine anderen wirklich überzeugenden gefunden haben. Wir haben sehr, sehr viele Uraufführungen angeschaut in allen Teilen des deutschsprachigen Theaterlandes und haben einfach nur diese eine gefunden. Und der Streit bei dieser einen war eigentlich, wie gut ist das Stück? Und zweitens, wie adäquat ist die Inszenierung? Der einzige zeitgenössische Dramentext am diesjährigen Theatertreffen behandelt einen Stoff mit ausgeprägtem Gegenwartsbezug. Pornografie von Simon Stevens spielt in einer Woche des Jahres 2005 in London. Kurz vor, kurz nach den Terroranschlägen in der U-Bahn. Es sind 7 lose miteinander verbundene Szenen. Alle schildern sie Alltag und den Ausbruch daraus. Da ist eine berufstätige Mutter. Sie arbeitet bis in die Nacht hinein. Ein wichtiges Projekt steht vor dem Abschluss. Ich überprüfe den Bericht nochmal. Ich gehe die Zahlen noch einmal durch. Ich überprüfe die Statistik 2-mal. Ich beginne mich unbeschreiblich zu langweilen. David hat ein Foto von sich selbst auf dem Schreibtisch stehen. Das überrascht mich dann doch. Ich suche Witze auf Yahoo. Jetzt ist 9:30. Außer mir ist niemand im Büro. Vielleicht ist heute Abend niemand außer mir im ganzen Gebäude. Vielleicht ist heute Abend niemand außer mir in der ganzen Stadt. Vereinsamt sind die Figuren und alle brechen sie aus. Die Frau verrät ein Geschäftsgeheimnis an die Konkurrenz. 2 Brüder begehen einen Inzest. Ein Mann reist in die City mit einer schweren Tasche. Er wird eine der Bomben zünden, das suggeriert der Text jedenfalls. Wir verfolgen seine Gedanken auf der Reise und die sind ganz alltäglich. Der Terror ist bei Simon Stevens nichts Fremdes, er ist Teil der Gesellschaft. Ich treffe Sebastian Nübling, den Regisseur des Stücks, gegen Mittag im Haus der Berliner Festspiele. Ein Interview hat er schon hinter sich, gerade wird das Bühnenbild aufgebaut für die Berliner Premiere am Abend. Wir sprechen über die Verhältnisse, die Simon Stevens schildert, über die soziale Struktur der Stadt. Aber er schreibt ja nicht unbedingt das London der Anschläge, sondern es sind 8 Figuren, die alle aus einer Woche im Juli 2005 in London berichten. Und das sind eigentlich 3 große Ereignisse, haben da stattgefunden, die das Leben der Stadt wesentlich beeinflussen. Das erste war an dem Samstag, war Live Aid, das Konzert, was bis weltweit in jedes Hinterzimmer dieselbe Musik dudelte, ja, und was man ja auch als Gehirnwäsche bezeichnen kann, nicht nur vom Anliegen her, sondern auch von der musikalischen Struktur. Das zweite ist, an dem Mittwoch drauf wurde, ich glaube Mittwoch wurde London Olympia statt, und am Donnerstag waren die Anschläge in der U-Bahn. Also eine Serie von Ereignissen, die jetzt das Leben und das soziale Leben in der Stadt wesentlich mitprägen. Und das macht er eben so, ich finde, interessante Analogien zwischen diesen 3 Ereignissen. Also er wertet die gar nicht, sagt am Schluss ging die Bombe hoch und das war jetzt ein entscheidendes Ereignis. Er sagt sowas wie ein die architektonische Umgestaltung einer Stadt, damit sie Olympiastadt werden kann, das wird das soziale Leben der Stadt mindestens so stark beeinflussen. Und so Druckmechanismen, das ist das, was er eigentlich beschreibt. Er sagt, dass man das Leben in der Stadt in London im Moment eher das so empfindet, dass man sagt, man wird dazu getrieben, sozusagen jede Grenze zu missachten, jede Grenze zu überschreiten. Und er sieht das sozusagen als ein Grundproblem, was auf diese Stadt zurollt. Und da nimmt er diese drei Ereignisse beispielgebend. Diese Grenzüberschreitungen in den sechs Szenen drin, was mich da so ein bisschen angestoßen hat oder worüber ich dann gestolpert bin, ist, dass es Grenzüberschreitungen sind in jedem der Fälle. Ordnungen werden auf den Kopf gestellt in jedem der Fälle und gleichzeitig gibt es ja auch einen Unterschied, ob ich jetzt im Bus fahre und in der U-Bahn fahre und im Zug fahre, um eine Bombe hochzujagen oder ob ich das Geschäftsgeheimnis verrate. Das hat ja auch eine verharmlosende Seite. Aha, finde ich nicht. Er sagt, es ist eben kein Einzelfänomen, da sitzt irgendwie ein verrückter junger Mann mit einer Bombe im Zug, sondern das ist genau das, was er will oder was er konstruiert. Er sagt, lauter Figuren und überall geht man über Grenzen weg. Ja, die sind sehr unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich. Und das kann man als obszön empfinden, finde ich, zu sagen, wie kann man irgendwie so einen blöden Industriespionagefall von irgendeiner frustrierten Mit-30er Hausfrau, ja, die jetzt irgendwie ein Geschäftsgeheimnis per Fax irgendwie loslässt, vergleichen oder parallel setzen zu einem Mann, der eine Bombe hochjagt. Aber wir sind im Theater, ja. Es geht ja um Simulation und um Fragestellungen, ja. Also es ist so gut, wenn das meinen Widerspruch erstmal anregt und ich mich damit beschäftigen muss, ein einfaches Bild nicht bestätigt zu bekommen. Grenzüberschreitungen, die Nähe von Terror und Alltag, das ist der Stoff von Simon Stevens und das ist das Thema der Inszenierung von Sebastian Nübling. Den Rahmen für die Umsetzung setzt ein Bühnenbild von Muriel Gerstner. Die Schauspielerinnen und Schauspieler stückeln über den ganzen Abend ein Puzzle zusammen. Es zeigt Peter Bruegels Turmbau zu Babel. Eine vielsprachige Gesellschaft, kurz vor ihrer Zerstörung. Auf der Bühne stehen Tische, die Schauspieler stellen sie aufeinander, gemeinsam werden fertige Teile des Puzzles aufgehängt. Noch einmal Regisseur Sebastian Nübling. Ziemlich schnell beim Lesen, beim ersten Lesen des Textes drauf gekommen, dass wir es nicht so interessant fänden, diese acht Figuren, die da beschrieben werden und die ja ein relativ vereinzeltes und zum Teil auch vereinsamtes Leben in dieser Stadt beschreiben, dass man nicht den Gedanken ins Zentrum stellt, sondern dass man so das, was Simon natürlich auch gemacht hat, die alle in einen sozialen Zusammenhang gestellt, nämlich eine Stadt, die eigentlich funktioniert, die auch funktioniert, nachdem eine Bombe hochgegangen ist. Ja. Also die Leute sind nach Hause gelaufen, die Pubs waren rammelvoll, es gibt eine ganze Generation von Kindern, die jetzt in dieser Nacht gezeugt wurden. Man hat zwar lauter versprengte Einzelne, aber sie leben alle in einer Stadt, die auch geht. Ja. Und dafür ein Bild zu finden, das war sozusagen der ausschlaggebende Gedanke, der zu dem geführt hat, was man da sieht, dass diese acht Leute an einer Rekonstruktion von des Turmbaus zu Babel von Peter Bruegel arbeiten und den versuchen wieder herzustellen, also dass es was gibt, was sie zusammen tun, das war so einer der zentralen Gedanken. Also es ist so ein symbolisches Twitter-Bild, also sie bauen das Bild wieder auf, das etwas zeigt vor dem Zusammenbruch, also es gibt dann diese Spiegelungen hin und zurück. Ja, genau, gut, wenn man das lesen kann, ja, die bauen dann etwas, was zusammenfallen wird, aber sie bauen es nicht wirklich, sie bauen ein Bild davon nach. Aber trotzdem hat es was davon. Und wir lesen das optimistisch. Nicht sozusagen, dass die Hybris dessen, wir versteigen uns und dann muss es zusammenbrechen, sondern die Unermüdlichkeit, mit der Menschheit dieses Ding immer und wieder baut. Und jeder soziale Organismus ist ja von einer Art Turmbau zu Babel. Sie stürzen alle irgendwann ein. Eine relativ plumpe Erfahrung aus der Geschichte. Aber trotzdem finde ich eigentlich das Optimistische daran interessant. Die Jury hat sich entschieden, diesen Stoff in dieser Umsetzung als bemerkenswert nach Berlin einzuladen. Dass der Terror als etwas Alltägliches dargestellt wird, als Teil der Gesellschaft, das prägte nicht bloß meine Wahrnehmung. Jurymitglied Peter Müller. Auf jeden Fall ist das provokativ und bis jetzt hat sich auch kein englisches Theater dazu entschließen können, dieses Stück nachzuspielen, was bei Simon Stevens eine absolute Ausnahme ist, weil man sich natürlich stürzt auf die Stücke dieses Volksautors. Ja, das hat mich auch provoziert. Und das hat was Kleinmachens, es hat was. Also ich meine, es ist was anderes, ob ich mir einen Bombengurt umgürte und eine Bombe hochgehen lasse oder ob ich einen Inzest begehe oder ob ich ein Geschäftsgeheimnis verrate. Das ist das eine und andererseits ist dieser Bombenleger, absolut als Mensch wie du und ich, der da mit seinem Rucksack einfach in die Stadt geht. Also der ist nicht irgendwie jetzt ein abgesonderter Bösewicht oder so, sondern er ist der Ausdruck absolut der Normalität. Und das ist natürlich, denke ich, eine Provokation. Also das, ich weiß nicht, ob ich das Also ich liege da immer noch im Streit mit Stevens und ich habe mich noch nicht abgefunden damit, dass das einfach jetzt da ein Mensch wie du und ich ist. Was ja dann auch suggeriert, du könntest eigentlich der nächste Bombenleger sein. Und ob ich mir jetzt das einfach sagen lassen will, das weiß ich noch nicht. Peter Müllers Jurykollegin Eva Behrendt hat die Inszenierung von Sebastian Nübling anders gesehen, weniger relativierend. Ich weiß nicht, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen, aber man kann sich die Frage stellen und zumal ja Theater manchmal auch wirklich sehr Partei ergreift. Ich glaube aber es geht wirklich um die Frage auch immer, was macht das Menschsein aus, das Zusammenleben und daraus entwickeln sich eben halt auch diese Grenzüberschreitungen in Szenen. Please step in line over here. Please come over here. Thank you. Please stand in line behind this woman. Das Zusammenleben der Menschen, das beschäftigt auch eine andere Ausnahmeinszenierung am diesjährigen Theatertreffen. Das Künstlerduo Signa zeigte die Erscheinungen der Martha Rubin. Und wer das sehen wollte, der besuchte kein Berliner Theater, sondern reiste an den Rand der Stadt. In einer alten Industriehalle war Ruby Town aufgebaut, ein Bretterdorf. Komplett mit Bars, Restaurants, mit Bewohnern und ihren Geschichten. 10 Tage lang, ununterbrochen, dauerte diese Non-Stop-Performance. Ruby Town liegt zwischen den Grenzen, zwischen den Zeiten. Eine Theaterfiktion, die behauptet, Realität zu sein. Und wer einreisen will, braucht kein Ticket, sondern einen Pass. Ich habe mich angestellt, um einen zu bekommen. Thank you very much. Is this your first time in Ruby Town? Yes, it is. Yes. And what is the purpose of your stay? Curiosity. Yeah. And now I will need your right index finger. Please place it here and in the box. And please place your signature on the line below. Ruby Town ist voller Klänge, voller Menschen, voller Geschichten. Und wer als Besucher mitspielt, der erfährt sie. Ich werde angepumpt, dann angemacht, zum Wodka eingeladen und aufgefordert, aus Popcorn Ketten zu fädeln. Später treffe ich Elias, Familienoberhaupt und Musiker. Seine Frau, seine Tochter, alle machen sie Musik. Dann haben wir noch einen Männerchor und die Felicia, eine ganz junge Hübsche, die spielt die Geige, da ist ein bisschen Kunst dabei. Und ihr spielt für die Community hier oder für die Besucher? Für uns und Besucher. Also wir machen unter uns ja auch gerne Musik. Wir tanzen gerne zusammen, wir singen gerne zusammen, hören gerne Musik, trinken gerne zusammen, raufen gerne zusammen, alles Mögliche, ne? So, leben gerne zusammen. Also wie groß ist die ganze Community? Also wir sind unsere Gemeinschaft, unser Völkchen. Okay. Die Dorfgemeinschaft ist so um die 30 Seelen rum. Ja, und dann haben wir halt noch so 10, 12 im Militär. Aber die sind nicht direkt, das sind ja keine Rubitauner, die sind ja nicht so. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin erzählt andere Geschichten. Widersprüche tun sich auf und die Beziehungen zur militärischen Einheit, die die Grenze bewacht, die sind besonders widersprüchlich. Es werden eigenartige Rituale vollzogen und nach Stunden entschließe ich mich zu gehen. Draußen frage ich 2 Besucherinnen nach ihren Erlebnissen. Eigentlich wurde man permanent angesprochen. Also kaum stand man irgendwo, wurde man auch schon reingezogen. Was natürlich schon spannend ist, ist, dass man eigentlich auch reagieren muss. Also man muss ja schon mitspielen und man ist da schon gefordert, da auch mitzumachen. Haben Sie versucht, die Illusion zu durchbrechen? Also die Fiktion quasi zu hinterfragen? Man ist natürlich ständig versucht, das zu tun, aber man hat auch so eine gewisse Hemmschwelle. Also man denkt immer, man fragt jetzt schon zu viel. Aber sie sind auch sehr geschickt, also sie weichen auch aus, wenn man solche Fragen stellt. Wie war das bei Ihnen? Fühlten Sie sich irgendwie manipuliert? Ich nehme an, Sie haben Ähnliches erfahren. Nein, ich habe mich nicht manipuliert gefühlt. Ich habe am Anfang viel geschaut als Außenstehender und bin nach und nach in die Geschichte reingekommen. Natürlich sind die Schauspieler auch sehr, sehr überzeugend. Aber mit einigen Sachen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Dann bei extremeren Situationen hat mich das nicht überzeugt. Also bei Kämpfen oder sowas? Oder Ritualen oder so. Ich habe da, ich weiß nicht, also es reibt irgendwo. Es stört mich, aber das ist vielleicht auch der Sinn der ganzen Sache. Es ist sehr unbequem. Und dann stellt sich die Frage des Theaters dann dahinter auf. Ich glaube, das wird auch stärker, je länger man drin ist. Also mir ging es jedenfalls so. Ja, es ist schwer rauszukommen, komischerweise. Man geht immer wieder hin und her und es gibt ständig neue Situationen. Das Leben geht immer weiter und man will doch an diesem Fluss teilhaben. und sagt sich, aber es ist doch eigentlich auch nur Theater. Also entweder ich komme jetzt richtig rein, aber das ist dann auch wieder eine Täuschung aufgrund der Situation. Stellt sich jetzt für mich die Frage, womit beschäftigen wir uns mehr hier drin? Mit uns selbst oder mit der Fiktion, die sie uns anbieten? Ich glaube, man kann es gar nicht so trennen, weil es ja eigentlich sehr stark verbunden ist miteinander. Also in jedem Moment, wo man in diese Fiktion reinkommt, setzt man sich automatisch mit sich selber auseinander. Und das fand ich wiederum sehr, sehr spannend daran. Also eben, dass man total reingezogen wird auch und eigentlich schon gerne Teil sein möchte, aber trotzdem immer merkt, man kann eigentlich nicht wirklich. Man ist doch fremd. Und das fand ich schon faszinierend dran. Ich bin immer wieder rausgefallen aus der behaupteten Realität in Rubytown. Zu viele Widersprüche taten sich auf. Das hat nachgewirkt und gleichzeitig war ich enttäuscht. In einem herkömmlichen Theatersaal ist es einfacher, sich einer Theaterfiktion hinzugeben, sagt Jurorin Eva Behrendt. Das ist wahrscheinlich auch Teil des, der Anlage, ne? Dass man, das ist ein Erfahrungsraum, aber der schließt natürlich auch Enttäuschung nicht aus. Mir ging das, glaube ich, auch so. Ich weiß auch, dass ich aus verschiedenen Gründen da irgendwie Momente des Durchhängens und der Enttäuschung hatte. Und natürlich wünscht man sich auch, also ich glaube auch, dass dabei tatsächlich der Wunsch entsteht, dass der Wunsch geweckt wird, dass eine andere Welt wirklich funktionieren würde. Aber wie unglaublich schwer das ist, das kann man sich gleichzeitig natürlich dann ausmalen, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, wo das aufbrechen kann, ne? Ich habe eben auch gemerkt, ich bin so ein illusionshungriges Tierchen eigentlich. Genau. Man akzeptiert sogar die Regeln und ist zu allem bereit, aber dann ist die Geschichte halt doch nicht so weit ausgedacht, dass da jeder x-beliebige dann die sozusagen erweitern könnte. Und tatsächlich ging es mir eben auch so, dass ich die ganze Zeit mich gefragt habe oder wie auch nochmal auf mich selbst geguckt habe, wie verhalte ich mich, warum... Wie führe ich Gespräche? In welcher Rolle bin ich da eigentlich unterwegs? Bin ich jetzt wirklich, ist die Rolle Zuschauer? Ist es Tourist? Muss ich mitspielen? Muss ich irgendwas rauskriegen, wie das alles miteinander zusammenhängt? Bin ich natürlich auch nach wie vor Kritiker, der dann bestimmte Sachen irgendwie doof findet? Und wie kann ich das kommunizieren und mit wem? Und das war eigentlich ziemlich spannend dann, alles in allem, also auch in der Nachwirkung. Auch wenn Rubytown Realität behauptet, für Eva Behrendt ist klar, das ist Theater. Es gibt eine Verabredung, einen Pakt zwischen allen Beteiligten. Also es gibt eine Grenze, ganz klar, dass man kann sagen, das ist die Tür, durch die man geht oder der Moment, wo man seine Eintrittskarte gegen einen Pass tauscht oder was auch immer. Aber es gibt da eine Grenze und das ist ganz klar, ab da lässt man sich entweder auf das Spiel ein oder das Spiel findet auch nicht statt. Ne? Und das kann ja auch, das ist ja auch das, was einem ständig als Zuschauer passiert, dass man immer wieder aus dem Spiel rausfällt und sich völlig bewusst ist, das ist natürlich alles nur Theater, das dann auch deswegen meistens ein bisschen doof findet. Aber ich glaube, sie versuchen das eigentlich trotz aller Sorgfalt auch in der Ausstattung, wo man denken könnte, sie versuchen wirklich was zu rekonstruieren, was irgendwie real sein könnte. Versuchen sie, glaube ich, das in keiner Minute zu negieren. Rubytown behauptet nicht, Realität zu sein, auch wenn die Theaterinstallation nonstop mehrere Tage dauert. Das kann schon dazu beitragen, dass man auch als Zuschauer das Gefühl hat, hier, das geht jetzt immer so weiter und die Welt, die existiert wirklich. Ich meine, niemand wird es ernsthaft denken. Es hat auch, in meinen Augen hat es auch was extrem Sportliches. Es hat auch was von einem Experiment der Leute, die das performen untereinander. Die haben ja da eigene Schlafschichten, also dass immer jemand wach ist und das ist logistisch gar nicht so leicht zu handhaben. Es ist auch psychisch, glaube ich, für die äußerst belastend. Und von daher erinnert es mich eigentlich auch fast eher an so Theaterprojekte aus den 60ern, 70ern, die wirklich eher sowas mit so Selbstversuchen zu tun haben. Rubytown, die Theaterinstallation ohne Textgrundlage, die Non-Stop-Performance, war die Ausnahme im Programm des diesjährigen Theatertreffens. Und als Ausnahme wurde Rubytown besonders intensiv verhandelt und besprochen. In der Presse, beim Publikum rief die Arbeit auch Widerspruch hervor. Sie war die exponierteste unter den 10 Exponierten, unter den 10 bemerkenswertesten Inszenierungen des Theaterjahres. Diese 10 haben in den Diskussionen der Jury bestanden, vor vielen, vielen anderen, die ebenfalls angesehen und diskutiert wurden. Die Menge sei eigentlich kein Problem gewesen, sagt Jurymitglied Eva Behrendt von der Fachzeitschrift Theater heute. Ich hatte auch keinen Überdruss eigentlich. Also es gibt immer mal wieder zwischendurch Phasen, in denen ich generell finde, ich gucke zu viel oder ich habe keine Zeit, das zu verarbeiten. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt, fand ich. Das natürlich ist es ein Gucken, was auch ein bisschen abcheckend ist. Also man fragt sich immer, ist das was für dieses Theatertreffen? Aber gleichzeitig ist man natürlich auch immer ein subjektiver Beobachter und hat seine persönlichen, irgendwas funktioniert oder man wehrt sich gegen Inszenierung, man wehrt sich gegen eine bestimmte Art von Kunst. Das muss man sich immer wieder erklären. Gefühle in Worte zu fassen, daraus Argumente schmieden, das ist wichtiger als Kriterien, meint auch Juror Peter Müller vom Zürcher Tagesanzeiger. Also das mit den Kriterien ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil ich weiß gar nicht, ob ich welche habe. Ich halte es da ein bisschen mit dem alten Kollegen Theodor Fontane, der ja 20 Jahre lang Theaterkritiken schrieb für die Vossische Zeitung in Berlin. Der sagte mal, also er gehe einfach von seinem Gefühl aus, wie er die Inszenierung beurteile, vom Bauch aus, und dann versuche er das in Argumente zu fassen. Dann versuche er herauszufinden, warum ihn jetzt die Aufführung zu diesem oder jenem Gefühl veranlasst habe, aber nicht irgendwie ausgehend von einem abstrakten Wertekatalog, sondern wirklich von der eigenen Empfindung aus. Und ich denke, ich habe es auch mal gemeint, dass es gäbe Kriterien, die man fix benennen könne, aber das glaube ich eigentlich je länger, je weniger. Kunst ist Verhandlungssache. Das gilt auch für die besten Schauer am Theatertreffen. Die Jury legt mit ihrer Auswahl wohl einen Kanon vor. Sie macht aber auch klar, wie der zustande kam. Und der Kompromiss der 10 bemerkenswertesten Inszenierungen ist so ein Schleifstein, der weitergereicht wird, um daran Argumente, Beobachtungen, Bewertungen zu schärfen. Und das war's von Reflexe für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Elinor Landmann. Am Montag geht es in Reflexe um Peter Handkes neues Buch »Die moravische Nacht«. Mit Hans-Ulrich Probst diskutieren die Schriftstellerin Ruth Schweikert und der Germanist Karl Wagner. Am Montag in Reflexe um 11 und um 22 Uhr hier auf DRS 2.